Von wem geht der Heilige Geist aus? Große Preisfrage, weil die meisten Christen, leider Gottes, was anderes glauben, die Orthodoxen. Der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus als von einem einzigen Prinzip, durch Willen und Liebe. Ja, vom Vater und vom Sohne, die Ostis, Ostkatholiken, Christen, Orthodoxen, wie man sie nennt, glauben nicht, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohne ausgeht, nur vom Vater. Der Sohn geht vom Vater aus und der Heilige Geist. Aus irgendwelchen Gründen. Eine Irrlehre eingeschlichen, obwohl natürlich in den ersten Jahrhunderten die Lehre auch im Osten dieselbe war wie die katholische. Der Heilige Geist geht vom Vater und vom Sohn aus durch Willen und Liebe, so wie der Heilige, der Sohn, man sagen muss, in der geistigen Zeugung hervorgeht, durch die Weise des Verstandes, ist das Wort des Vaters, das ewige Wort, das der Vater ausspricht, dem sein eigenes Wesen ausspricht. Das ist die zweite göttliche Person. So der ewige Liebesrauch zwischen Vater und Sohn, der Heilige Geist. Durch Willen und Liebe geht er vom Vater und vom Sohne aus.